Kapitel 3 À la carte Vorspeisen A4a Hören Sie. Um welche Gerichte aus A3 geht es? Notieren Sie die Nummer. Lieber mit Tomatensoße. Joghurt und Knoblauch, das vertrage ich nicht in dieser Kombination. Ich esse keinen Schinken. Können Sie die Leber nur mit Salbei zubereiten? Ich mag keine Scampis. Geht es auch ohne? Nur bitte ohne Anchovis. Die schmecken mir gar nicht. Gern die Weinblätter, nur bitte nicht mit so viel Olivenöl. Ich vertrage Fett nicht so gut. Bitte lassen Sie die Croutons weg. Das ist mir zu viel. A4b. Hören Sie noch einmal. Notieren Sie die Extrawünsche.